Barfuß dastehen, Sand unter den Füßen, kalt, Brand von all dem üblen Alk. Aus der letzten Nacht, check nicht, was gestern war, welcher Tag es ist, besser frag mich nicht. Nein, ich hab keinen Plan, abgefahren. Sag mal, wollte ich hier Wellen reiten, kann mir wer sein Handy reichen? Denn meins ist weg, kein Gepäck, nur die Kleidung auf der nackten Haut. Scheiße, Mann, ich raste aus und muss hier fort. Kein Bus vor Ort, kein Taxistand, weder eine Bahn noch sonst etwas am ganzen Strand. Abgebrannt, dazu Wunden auf der flachen Hand, keine Menschenseele nirgendwo auf diesem platten Land. Geld holen für ein Frühstück in einem Stehcafé, neben einen Tee, bevor ich langsam meiner Wege gehe, versuch mich zu erinnern. Doch das macht keinen Sinn, es fühlt sich so an, als wäre in meinem Kopf nur Wasser drin. Haare zerzaust, der Atem voll Schnaps, der Blick cool, cooler noch als Starsky und Hutch. Keine Ray-Ban, nur eine Sonnenbrille aus dem Billigladen, dafür keine Grenzen kennen, bei dem Kauf von Whiskyarten Hirn verblasen, bei diesen exzessiven Partynächten Magen testen und dabei diesen Tag vergessen, keine Zeit wieder einmal Bankdrücken zu machen, bin beschäftigt, all die Stempel von den Handrücken zu waschen, keine Lust, eine Runde in meinem Wagen zu fahren, sieh dich um, unsere Fressen sind auf Fahndungsplakaten, wieso endete nur so diese Samstagnacht, warum gehen wir nicht einfach in ein Country Club oder wie wäre es mal mit einem Saunabesuch, ich glaube auf unseren Schultern liegt ein trauriger Fluch von all dem Partygecrashe und den Drogenexzessen, sind wir alle mittlerweile von Dämonen besessen, das Leben feiern gehen zu Friedenszeiten, ein neues Kapitel in dem Buch der Legende von den sieben Eichen, Mitglieder in Bibelkreisen? Nein, wir stehen nach durchzechten Nächten durchgepeitscht auf irgendwelchen Titelseiten, denn nach einem Start wird etwas Bourbon, Bier und Barbecue zusammen mit der Partycrew, an dem Fuß ein Markenschuh, zieht man krüllend durch die Straßen, auf Kneipentour, man nimmt diesen Charlie Sheen gerne stets als Leitfigur, wie konnte es nur so böse enden, man beginnt sich das eine oder andere im Lauf des Tages schön zu denken, denn denkt man zurück an all den Schnaps in der Nachtbar, macht man große Augen, so wie Admiral Akbar. Und so sind die stets Momente, die man nicht so gerne nennt, wenn man an einem Ort aufwacht, den man nur aus dem Fernsehen kennt. Wenn man freitags anfängt, seine Hände zu reiben, gibt es Stoff für die nächsten 20 Hangover-Streifen. Keine Lust, eine Runde in meinem Wagen zu fahren, sieh dich um, unsere Fressen sind auf Fahndungsplakaten. Wieso endete nur so diese Samstagnacht? Warum gehen wir nicht einfach in ein Country Club? Oder wie wäre es mal mit einem Saunabesuch? Ich glaube, auf unseren Schultern liegt ein trauriger Fluch von all dem Partygecrashe und den Drogenexzessen, sind wir alle mittlerweile von Dämonen besessen. Keine Lust, eine Runde in meinem Wagen zu fahren, sieh dich um, unsere Fressen sind auf Fahndungsplakaten. Wieso endete nur so diese Samstagnacht? Warum gehen wir nicht einfach in ein Country Club? Oder wie wäre es mal mit einem Saunabesuch? Ich glaube, auf unseren Schultern liegt ein trauriger Fluch von all dem Partygecrashe und den Drogenexzessen, sind wir alle mittlerweile von Dämonen besessen. Es ist Montag und wir gehen wieder unserer Arbeit nach. Augenringe, raue Stimme, Samstag sagt es gar kein Schlaf, Party vorbei. Ich schnüre meine Sneaker, geiler als die Viecher, dieses Marty McFly. Und gehe auf die Straße, der Wind pfeift durch die Stadt. Der ganze Körper schmerzt, bloß ich fühle mich einfach schlapp. Bloß rüber geht's ins Pub, klopfe auf den Tisch. Der Spar steht hier im Vordergrund, vergiss das bitte nicht.